Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich stehe jetzt hier Anfang November 2012 und soll über den Haushalt des Jahres 2012 reden. Vorschläge machen, was wir Piraten uns für dieses Jahr vorstellen, wo wir Geld investieren oder eventuell auch sparen wollen. Das Problem ist, dass es eigentlich schon vor gut einem Jahr hätte stattfinden sollen und wir jetzt über den Haushalt 2013 reden sollten. Das tun wir leider nicht. Aufgrund dieser Farce, die ja meiner Meinung nach stattfindet und weil für dieses Jahr ohnehin keine Änderungen mehr möglich sind, möchte auch ich die Gelegenheit nutzen, mal einen kleinen Blick auf das kommende Haushaltsjahr zu werfen. Im Einzelplan 03 erkennt man sehr schnell, dass der Bereich der Polizei mit knapp 55% aller Ausgaben im Bereich des Innenministeriums weitaus den größten Posten einnimmt. Entsprechend wird deutlich, welchen Stellenwert die Polizei in diesem Land hat. Folglich wird natürlich auch zwangsläufig die Polizei einen Schwerpunkt unserer Politik darstellen. Und Herr Stotko, nochmal auf Ihre Vorwürfe zurückzukommen, die Anträge, die Sie angesprochen haben, die existieren nicht, die haben wir nicht gestellt. Da sollten Sie vielleicht nochmal reinschauen. Die sind nicht da. Also die haben wir hier im Plenum nicht gestellt. Gucken Sie drauf. Wir begrüßen es, das sage ich auch nochmal, um darauf einzugehen, wir begrüßen es natürlich, dass die Landesregierung die Neueinstellungen der Kommissarenwerte auf 1400 erhöht hat. Wir hoffen auch, dass das in den nächsten Jahren mindestens so bleiben wird. Wir sehen allerdings doch mit Sorge, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit es nicht ausreichen wird, um dem demografischen Wandel innerhalb der Polizei in den nächsten Jahren entgegenzuwirken. Entsprechend wollen wir im nächsten Jahr zumindest darauf hinarbeiten, die Einstellungszahlen, wenn nötig, weiter zu erhöhen. Und wir möchten versuchen, dann im nächsten Jahr dafür die Grundlagen zu schaffen, dass diese möglichen Neueinstellungen überhaupt möglich sind. Eine dieser Grundlagen ist zunächst einmal dafür Sorge zu tragen, dass wir zum Beispiel überhaupt genügend Bewerber haben. Das ist nämlich leider nicht der Fall. Bei einer Zahl, wie meine Kleine Anfrage aufgelegt hat, von knapp 3.300 geeigneten Bewerbern im Jahr 2011 und 1.400 Einstellungen, ergibt dies eine Quote von etwas mehr als 2:1. Also gerade mal 2 Bewerbern auf eine Stelle. Da müssen wir erheblich nachbessern, völlig egal, ob wir neu einstellen oder nicht. Aber nicht nur die Polizei, sondern der öffentliche Dienst insgesamt wird für viele, insbesondere die hochqualifizierten jungen Menschen, immer unattraktiver. In vielen Bereichen kann er mit den Angeboten der freien Wirtschaft einfach nicht mehr mithalten. Die Zeiten, in denen das Argument der Unkündbarkeit gereicht hat, sind vorbei. Wir werden dementsprechend auch nicht drum herum kommen, dort in der Zukunft ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, wenn wir auch weiterhin auf die hochqualifizierten Bewerber nicht verzichten wollen. Ebenfalls begrüßen wir natürlich, selbstverständlich als Piraten, den Vorstoß der Koalition, den Bereich des Open Governments voranbringen zu wollen. Das ist für uns selbstverständlich. Dort zu investieren, heißt in die Demokratie zu investieren. Wir sind gespannt, wie viel in diese Investition wirklich wert ist. Auch im Bereich der Flüchtlingspolitik werden wir schauen, wie weit die Bemühungen der Landesregierungen ausreichen werden, um der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen gerecht zu werden. Wir schauen auf die aktuellen Ereignisse, die momentan stattfinden, wo die Kommunen wirklich an allen Enden sparen müssen und mehr Geld für Flüchtlinge bereitstellen müssen. Es darf aber auch nicht vergessen werden, auch dort hinzuschauen, wo gespart werden kann, nicht nur die Ausgaben. Neben dem klassischen Sparen, indem man weniger Geld ausgibt oder einfach die Einnahmeseite erhöht, ist es ebenfalls auch möglich zu sparen, indem man die vorhandenen Ressourcen einfach effizienter nutzt. Dies gelingt, wie immer bei finanziellen Dingen, selbstverständlich am besten im Bereich des Personals. Schaut man sich beispielsweise die Krankenstände im öffentlichen Dienst an, die in einigen Bereichen mit über 8%, 2 bis 3 Mal so hoch ausfallen wie in der freien Wirtschaft, wird deutlich, wie viel ungenutztes Potenzial dort für den öffentlichen Dienst abgerufen werden kann. Und das beispielsweise dann auch die Zahl der benötigten Neueinstellungen massiv reduzieren würde. Gleichzeitig führt dies natürlich wiederum zu weiteren Einsparungen. Zu nennen sind dort zum Beispiel Einsparungen bei der freien Heilfürsorge, weniger Ausgaben für Beihilfen oder den vorzeitigen Zur-Ruhe-Sitzungen sowie natürlich insgesamt ein verbessertes Betriebsklima, was dann seinerseits wieder ein besseres Arbeiten ermöglicht. Gerade dieser Punkt wird im Rahmen der Dienstrechtsreform eines der großen Themen des nächsten Jahres sein, dem wir uns selbstverständlich annehmen werden. Wir hoffen, dass wir bei dem einen oder anderen Punkt im nächsten Jahr bei den anderen Fraktionen auf offene Ohren stoßen und dass das ein oder andere Projekt auch gemeinsam umgesetzt werden kann. Vielen lieben Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.